16 Uhr am Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, die heutige Sendung vollgepackt mit Gedanken zum Klassenkampf. Als erstes hört ihr einen gemeinsamen Aufruf vieler Berliner Gruppen zu der Demonstration No War but Class War, die am Anfang April in Berlin stattfand, anlässlich des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. Und dann machen wir gleich im Gedanken an Class War weiter. Im April gab es, Anfang April am 6. eine Kundgebung für uneingeschränktes Streikrecht anlässlich eines Arbeitsprozesses von Gorillas. Und da haben wir heute den Schwerpunkt zugesetzt, das hört ihr direkt im Anschluss. Für Musik bleibt uns wenig Zeit. Ankündigen möchte ich noch, dass es zwei aus unserer Sicht besuchenswerte Veranstaltungen gibt. Das eine am Samstag, den 23., also diesen Samstag, eine Solidaritätsparty mit dem Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, Infoveranstaltung und danach Konzerte und DJ-Tanz. Ab 18 Uhr fängt das im Zelona Agora an, am Samstag, Zelona Agora in der Grünberger Straße 73 in Friedrichshain. Und natürlich die revolutionäre 1. Mai-Demo, Auftaktkundgebung am 1. Mai um 16 Uhr am Herzbergplatz an der Sonnenallee, dann mit der Route über Hermannplatz Richtung Kreuzberg. So, jetzt geht's los mit dem ersten Beitrag von No War but Class War. Hier versammelt, um gegen den Krieg und für den Frieden zu demonstrieren. Wir sind ein Bündnis aus verschiedensten linken Gruppen in Berlin. Und heute demonstrieren wir alle gemeinsam, um auch hier eine antimilitaristische Position auf die Straße zu bringen. Zunächst werde ich den gemeinsamen Aufruf der Gruppen vorlesen, bevor wir mit den Redebeitragen anfangen. Der von der russischen Regierung begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine wütet nun bereits seit mehr als einem Monat. Existenzgrundlagen werden zerstört, Zivilistinnen werden ermordet, verletzt oder müssen sich auf die Flucht begeben. Mit dem Krieg verfolgt Russland geopolitische Ziele und will sich als Großmacht behaupten. Die Ukraine ist sowohl für Russland als auch für die NATO-Staaten als Einflusssphäre von Interesse. Allen imperialistischen Mächten geht es nur darum, in der Konkurrenz zu bestehen und ihren Herrschaftsbereich zu festigen oder auszubauen. Die Antwort auf den Krieg kann daher auch nicht der Ruf nach der NATO oder noch mehr Aufrüstung sein. Wir fordern das sofortige Niederlegen der Waffen, den Abzug aller Truppen und die Abrüstung aller Großmächte. Als Bündnis stellen wir uns nicht an die Seite dieser Großmächte, die ihre Kriege auf dem Rücken der Menschen austragen. Unsere Solidarität gilt denen, die unter Kriegen leiden und denen, die gegen sie auf die Straße gehen. Wir unterstützen die Antikriegsproteste in Russland, bei denen Demonstrierende harten Repressionen ausgesetzt sind. Wir setzen uns ein für die Schaffung sicherer Fluchtwege und die Aufnahme aller Menschen, die fliehen müssen. Das gilt auch für Desertierende und Kriegsdienstverweigernde, die das Morden für die Interessen der Machthabenden ablehnen. Ebenso für Menschen, die aufgrund struktureller Diskriminierung an der Grenze und auch hier in Deutschland besonderen Schikanen ausgesetzt sind, an Ein- oder Ausreise gehindert werden oder an den militarisierten EU-Außengrenzen seit langem sterben und ermordet werden. Das trifft vor allem von Rassismus und Diskriminierung Betroffene wie BIPOC, Romnia, Sintize und Transmenschen. Außerdem sind Frauen und Mädchen durch den Krieg noch stärker mit patriarchaler Gewalt konfrontiert. Wir fordern Solidarität mit den Betroffenen und sichere Fluchtwege für alle. Unsere Demo richtet sich heute auch gegen die Aufrüstungspläne von Scholz und Co. Um Kriege zu beenden oder zu verhindern, muss die Bundeswehr ab, anstatt aufgerüstet werden. Die Bundeswehr wurde nicht kaputt gespart. In den vergangenen 7 Jahren stieg ihr Budget um 44%. Jetzt soll zusätzlich ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden und die Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts steigen, wodurch Deutschland von Platz 7 auf Platz 3 der weltweiten Rüstungsausgaben aufsteigt. Die größte Aufrüstung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Sogar erste Rufe nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht sind in den vergangenen Wochen laut geworden. Gleichzeitig soll für Maßnahmen gegen den Klimawandel oder für eine Sozialpolitik, die die lohnabhängige Klasse entlasten würde, kein Geld da sein. ArbeiterInnen und Arme sind am stärksten von den Preissteigerungen betroffen und sollen nun auch noch für die Freiheit frieren. Zwei Weltkriege haben gezeigt, wohin deutsche Großmachtambitionen führen. Dem müssen wir hier und heute entschlossen entgegentreten. Nein zur Aufrüstung und Wehrdienst. Die Bundeswehr gehört abgeschafft. Von der Aufrüstung der Bundeswehr profitiert am Ende vor allem die Rüstungsindustrie. Diese steigert bereits seit Jahren ihren immensen Gewinn und befeuert durch ihre Lobbyarbeit Kriege weltweit auf allen Seiten. Die Aktien der Rüstungsbetriebe Rheinmetall, Hensoldt, Heckler & Koch und Konsorten schießen in die Höhe. Deutschland ist einer der größten Rüstungsexporteure und zusammen mit der NATO mitverantwortlich für viele humanitäre Katastrophen, ob Jugoslawien, Irak oder Afghanistan. Den ZivilistInnen in den Kriegsgebieten bringen diese Waffen nichts, außer eine Verlängerung des Krieges und eine noch größere Gefahr, wenn die Waffen zum Beispiel dem faschistischen Azov-Bataillon landen. Und auch die Angriffe Russlands werden von reaktionären Kräften befehligt, während sie die Bevölkerung unterdrücken. Es sind Kriege der Reichen und Mächtigen und die lohnabhängige Klasse aller Länder leidet darunter. Die weitere Aufrüstung der NATO-Staaten wird die militärische Eskalationsspirale noch mehr anheizen. Die NATO ist ein Kriegsbündnis und deckt 57% der weltweiten Militärausgaben ab, zusammen mit ihren kooperierenden Staaten sogar 71%. Sie hat seit 1990 die Zahl ihrer Mitgliedstaaten von 16 auf 30 erhöht und sich nach Osteuropa hin extrem erweitert. Dabei hat die NATO massenweise Truppen und Kriegsmaterial stationiert und hielt ebenso wie Russland kontinuierlich Militärmanöver ab. Auch die russische Regierung führt Kriege, wie zum Beispiel in Tschetschenien und Georgien. Das Ziel von NATO und Russland ist, ihre Vorherrschaft geostrategisch abzusichern. Stellen wir uns ihnen in den Weg. Aufrüstung schafft keinen Frieden, sondern treibt die Eskalation voran. Die Großmächte dehnen ihren Einfluss weltweit militärisch aus. Dafür scheuen sich Deutschland und die EU auch nicht, diktatorische Regime wie Katar und Saudi-Arabien oder den Krieg der Türkei gegen die KurdInnen zu unterstützen. Es geht um die Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer Interessen verschiedener kapitalistischer Fraktionen und Staaten, ob Russland, USA oder EU. So hatte zum Beispiel das EU-Assoziierungsabkommen die Öffnung des ukrainischen Marktes für westliche Produkte, begrenzte Exportquoten für ukrainische Waren und Privatisierungen zum Gegenstand und keine Freizügigkeit oder Wohlstand für alle. Die kapitalistische Gesellschaft mit ihrem Streben nach mehr Profit führt zu in einer Konkurrenz um Absatzmärkte und Ressourcen. Kapitalismus führt zu Krieg. Darum kämpfen wir für eine solidarische, klassen- und herrschaftslose Gesellschaft, in der die Produktion nach den Bedürfnissen aller Menschen ausgerichtet ist. Für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Für eine Welt ohne Krieg. Lasst uns jetzt gemeinsam unsere Wut und unseren Protest auf die Straße tragen. Stoppt das Sterben der Menschen in allen Kriegen. Wir fordern einen sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen. Solidarität mit allen geflüchteten Menschen. Keine Aufrüstung. Schluss mit Rüstungsproduktion. Schluss mit dem Angriff Russlands und allen Kampfhandlungen. Abzug aller russischen Truppen. Abzug aller NATO-Truppen aus an Russland angrenzenden Staaten. Bundeswehr und NATO abschaffen. Und zuletzt den Kapitalismus überwinden. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. Oh. Oh oh. Am 6. April fand vor dem Arbeitsgericht in Berlin eine Kundgebung statt. Anlass war ein Prozess, in dem es um die Kündigung von drei ArbeiterInnen der Firma Gorillas ging. Sie waren gekündigt worden mit dem Vorwurf, sie hätten sich an einem nicht legalen Streik beteiligt. Und die Kundgebung und nahm diesen Prozess zum Anlass, sich mal genauer mit dem Streikrecht in Deutschland auseinanderzusetzen. Das ist nämlich extrem eingeschränkt. Tradiert in seiner Rechtsauffassung noch aus der NS-Zeit und ist mit nichts vergleichbar in der Europäischen Union. Der sogenannte politische Streik oder Generalstreik oder wilde Streik, der sich ohne die Organisierung von anerkannten Gewerkschaften vollzieht, der wird in diesem Land kriminalisiert. Und im Folgenden haben viele Rednerinnen und Redner dazu etwas gesagt. Es gab auch interessante Berichte aus dem Gericht selber nach der Verhandlung gegen die Kundgebung weiter. Und das bildet heute den Schwerpunkt der Sendung. Und wir beginnen mit der ersten Rede des Anmelders Ferhat Kocak. Genossinnen, mein Name ist Ferhat Ali Kocak. Ich bin antirassistischer und antifaschistischer Aktivist. Seit meinem 16. Lebensjahr hier, also nicht hier in Berlin-Neukölln, aber hier in Berlin und in Neukölln. Und genau, ich habe die Kundgebung heute nach einer langen Vorbereitungsphase angemeldet. Und vielleicht in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass ich kurz erwähne, dass ich auch Abgeordneter bin und antifaschistischer Sprecher der Linksfraktion, aber heute hier als insbesondere als antirassistischer und internationalistischer Aktivist. Wir sind heute hier, um einen der mutigsten und spektakulärsten Arbeitskämpfe der letzten Jahre zu unterstützen. Drei Genossinnen von uns stehen heute vor Gericht, um sich gegen ihre fristlose Kündigung durch die ausbeuterische Lieferplattform Gorillas zu wehren. Solidarität mit unseren kämpfenden Freundinnen, Solidarität mit den Gorillas Workers Collective. Die kapitalistische Plattformökonomie hat zu unzähligen prekären und schlecht bezahlten Jobs geführt. Lieferdienste sind ganz vorne, wenn es um Lohndumping, miesen Arbeitsschutz und unsichere Anstellungsverhältnisse geht. Betroffen sind davon häufig migrantische Arbeiterinnen. Ihre Ausbeutung wird mit hippem Start-up-Gehabe und scheinbar Hierarchiefreiheit hübsch gemacht. Das kann aber nicht verdecken, dass es hier um lang bewährte Methoden der kapitalistischen Ausbeutung geht. Die Genossen vom Gorillas Workers Collective haben in dieser Situation das einzig Logische getan. Sie haben sich kollektiv und gut organisiert gegen die Ausbeutung gewehrt. Schon ein knappes Jahr nach Gründung der Plattform pushten sie für die Einrichtung eines Betriebsrats. Sie klagten die Zustände an, organisierten Streiks, stellten sich auf die Seite bedrohter Kolleginnen und ließen sich nicht vom Management einschüchtern. Wir alle müssen euch von Gorilla Workers Collective dankbar sein, dass ihr eure Bosse kompromisslos herausgefordert und für eure Rechte gekämpft habt. Keine Kompromisse! Natürlich reagiert das Unternehmen mit harten Angriffen. Massenkündigungen wurden verhängt, 350 Leute wurden einfach gefeuert. Der Aufbau eines Betriebsrats wurde von Anfang an sabotiert. Die schlechten Arbeitsbedingungen blieben bestehen. Und deswegen stehen wir jetzt hier, um euch in diesem langen Kampf, der sich heute im Arbeitsgericht abspielt, zu supporten. Wir stehen hier, um euch drin gegen die Klassenjustiz zu unterstützen, liebe Genossinnen. Nicht nur das Unternehmen legt euch Steine in den Weg. Auch Gewerkschaften haben leider teils zögerlich oder ablehnend reagiert, weil das Streikrecht offiziell wilde Streiks verbietet. Über das Streikrecht kann man diskutieren. Aber wenn sich Arbeiterinnen organisieren, ihre Kolleginnen mobilisieren und sich dann dafür entscheiden, Druck zu machen, wo Arbeiterinnen am besten Druck machen können, nämlich im Streik, dann gibt es für mich keine andere Möglichkeit als vollen Support. Oder, wie es ein bulgarischer Kollege von euch formuliert hat, wenn ich mein Gehalt nicht bekomme, streike ich. Was ist daran so schwer zu verstehen? Wilde Streiks haben eine Geschichte in Deutschland. Im Jahr 1973 streikten überwiegend türkische Arbeiterinnen im Kölner Fortwerk. Sie streikten wild und sie besetzten den Betrieb. Der Anlass, kurz zuvor waren 300 ihrer Kolleginnen aus fadenscheinigen Gründen fristlos entlassen worden. Gestreikt wurde für Wiedereinstellung, aber auch für mehr Stundenlohn, ein geringeres Arbeitstempo, eine Verlängerung des Jahresurlaubs und Wegfall der unteren Lohngruppen. Viele der Streikenden gehörten zu den am schlechtesten bezahlten im Betrieb. Die türkischen Arbeiterinnen waren außerdem im Betriebsrat kaum vertreten. Auch heute klingen solche rassistischen Ausschlüsse leider allzu bekannt. Und dann stellten sich Betriebsrat und die IG Metall nicht hinter die Streikenden, sondern wollten die Streiks beenden und mit der Geschäftsführung im Gespräch bleiben. Im Anschluss wurden Polizei und Schlägertruppen herbeigerufen, um den Streik der migrantischen Arbeiterinnen zu brechen. So etwas darf nicht wieder passieren. Die Geschichte der Gewerkschaften wäre nicht die gleiche ohne den Kampf gegen bestehende Regelungen und die Idee der Herrschenden. Darauf sollten sich Verdi und andere besinnen und statt einer Gefahr eine Chance für eine Erneuerung gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen sehen. Der Verrat im Fortstreik lehrt uns, dass wir mutige und kämpferische Streiks niemals mit dem Verweis auf Regeln bremsen und brechen sollten. Neue Kämpfe führen immer dazu, dass alte Gewohnheiten gebrochen werden. Wir sollten allen, die neues Leben in die Arbeitskämpfe hier bringen, danken und sie tatkräftig unterstützen. In dem Sinne, lasst uns mit diesem Schwung auch zum revolutionären 1. Mai mobilisieren. International, denn Proletarier aller Länder vereinigt euch, heißt auch hoch die internationale Solidarität. Und deshalb alle zusammen, hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Vielen Dank. Als nächstes sprach ein Redner des Arbeitskreis Internationalismus in der IG Metall. Dass wir diesen Arbeitskampf von Gorillas und auch jetzt diese Aktion vor dem Arbeitsgericht unterstützen, ist ja selbstverständlich. Der Kampf gegen schlechte Arbeitsbedingungen findet überall in der Welt statt. Zum Beispiel auch in China, wo sich Fahrerinnen vernetzen, um sich gegen die miserablen Arbeitsbedingungen und ihre Verschlechterung wehren und sich gegenseitig unterstützen. Im vergangenen Herbst waren wir mit Kollegen von Gorillas, hallo Radu, waren wir zusammen in Griechenland und haben dort Fahrerinnen getroffen, eine wunderbare Organisation, die sich gegen ihren Ausbeuter, gegen E-Food gewehrt haben, einen erfolgreichen Streik durchgeführt haben und die Verschlechterung ihrer Bedingungen bzw. sogar Verbesserung ihrer Bedingungen durchsetzen konnten. Mit Hilfe des Boykotts, also nochmal kurz zu diesem Streik, die Kundinnen von E-Food, die haben einen großen Anteil daran gehabt, dass der Streik erfolgreich war, weil die Menschen, die den Arbeitskampf unterstützt haben. Euer Kampf soll mindestens genauso erfolgreich sein wie der in Athen damals. Der Kampf ist unter anderem, das hat Ferhat ja auch ausführlich gesagt, ist deswegen wichtig, weil es darum geht, das Streikrecht in Deutschland endlich durchzusetzen. Wir haben ein sehr eingeschränktes, ein sehr miserables Streikrecht. Und wenn ihr gewinnt, dann haben wir neue Meilensteine gesetzt und das Streikrecht in Deutschland auch verbessert. Das muss weitergehen. Das ist selbstverständlich, dass Gewerkschaften, Ferhat hat dazu was gesagt, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben, aber sie müssen in eigenem Interesse diesen Kampf unterstützen. Dankeschön. Radioaktiv Berlin, wir berichten von einer Kundgebung, die am 6. April vor dem Arbeitsgericht in Berlin stattfand. Dort versammelten sich zahlreiche Unterstützerinnen von drei Arbeiterinnen von Gorillas, die gekündigt waren, weil sie angeblich an einem illegalen Streik teilgenommen hätten. Und zwar ein Streik, in dem sie sich nicht gewerkschaftlich organisieren konnten, weil Gewerkschaften im DGB solche Fahrerinnen und Fahrer in den seltensten Fällen organisieren. Das liegt an den Arbeitsbedingungen, denen die Fahrerinnen und Fahrer unterworfen sind. Hier sprach jetzt ein weiterer gewerkschaftlicher Redner von der GEW und hört selbst. Danke an Ferhat und Hans für eure kraftvollen Worte, die ich voll unterstützen kann. Ich bin Lehrer und aktiv in der Gewerkschaft GEW. Ich spreche nicht für meine Gewerkschaft, aber für einen Kreis von Kolleginnen und Kollegen in der GEW, die sich für ein umfassendes Streikrecht einsetzen und die sich zusammengeschlossen haben, um auch diesen juristischen und den Arbeitskampf der Gorillas-Beschäftigten zu unterstützen. Die Frage des verbandslosen Streiks ist in den DGB-Gewerkschaften natürlich umstritten, aber wir meinen, dass es in unserem Interesse ist, ein umfassendes Streikrecht durchzusetzen. An allen Ecken und Enden stoßen wir auch in unserer Tarifarbeit an die Grenzen des engen deutschen Streikrechts. Morgen sind Lehrkräfte in ganz Berlin zum Streik aufgerufen, um Entlastung durchzusetzen in einem Gesundheitstarifvertrag. Und wie lange wurde daran gefeilt, bis hier tariffähige Forderungen endlich so weit waren, dass man meinte, sie rechtlich sicher wirklich stellen zu können. Wir bauen mit diesem Arbeitskampf auf den Kämpfen im Gesundheitswesen auf, wo durchgesetzt wurde, dass man eine tarifliche Personalbemessung als Streikforderung aufstellen darf. Als die Beschäftigten an der Charité loszogen, um diese Entlastung durchzusetzen, hieß es noch von dem Arbeitgeber Charité, dass das gegen das Grundgesetz verstoße. Und es wurde durch die Kämpfe der Beschäftigten durchgesetzt, dass wir diese Streikforderung stellen können. Recht verändert sich, wenn Beschäftigte kämpfen und die Arbeit niederlegen. Und meinen großen Dank an die Beschäftigten von Gorillas, dass sie hier neue Meilensteine setzen. Wir müssen als DGB-Gewerkschaften hier auch von euch lernen. Die deutsche Rechtsprechung hat den DGB-Gewerkschaften ein Geschenk überreicht, das ein vergiftetes Geschenk ist. Nämlich, dass ein Streik nur dann legal ist, wenn es einen Streikaufruf einer verhandlungsmächtigen Gewerkschaft gibt. Und das ist ein vergiftetes Geschenk, weil dahinter der Auftrag steht, die Beschäftigten zu kontrollieren und Streiks auf ein minimales Maß zu begrenzen. Das müssen wir als DGB-Gewerkschaften zurückweisen und ein umfassendes Streikrecht durchsetzen. Kolleginnen und Kollegen aus DGB-Gewerkschaften fragen natürlich besorgt, machen wir uns damit nicht selber überflüssig. Ich meine, Gewerkschaften, die sich selbst als Ordnungsfaktor im Interesse des Kapitals verstehen, die sind überflüssig. Die brauchen wir nicht, Wir brauchen Gewerkschaften, die selbstbewusst als Gegenmacht auftreten und nur im Interesse der Beschäftigten handeln. Danke für diesen Protest heute und viel Erfolg vor Gericht. Hörbar bewegt sprach als nächstes ein Arbeiter der Gorillas, der kurz vor seinem Arbeitsprozess, vor seinem Kündigungsschutzprozess stand, also nur wenige Minuten vorher sprach er auf der Kundgebung, und er brachte zum Ausdruck, dass er als nicht mit Aufenthaltsgenehmigung versehener Arbeiter ganz andere Möglichkeiten bzw. fast gar keine Möglichkeiten hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und dass es eine gehörige Portion Rassismus beinhaltet, dass genau solche Internetplattformen sich diese Arbeitskräfte bemühen, weil sie wissen, dass die rechtlos sind und sie besser ausbeuten können. Sein Beitrag ist in Englisch. Sorry, I just maybe not be as coherent as I might want. But anyway, here's what I wrote yesterday in the evening, so that's why. My name is Fernando Bolaños and I'm a Mexican. I'm a rider and I'm here because I was one of the many workers that got fired during the October strikes. I'm one of the many workers, many riders that got tired of asking the management, the Gorillas management, for better working conditions. I'm one of the many riders that face payment issues month after month. And I'm also one of the riders that suffer from back pain. I suffered back pain because I was delivering orders for 8 hours to people that wanted actually their groceries in 10 minutes or less, so you can imagine what kind of people those are, no? So in conclusion, I'm one of the riders that asked for human working conditions and got fired instead. And, well, one might think that in a country like Germany, the working conditions are an example and one of the best out there. But then you take a look at what's happening in Gorillas and realize that this is just an illusion. You realize that nothing has changed since the Gastarbeiter in the past. We talked about that a couple of minutes ago, so you know the story. And you realize that human rights themselves are no more than a dream. And if you continue with this train of thought, you come to the sad conclusion that this society is just as selfish as any other. I thought that this society might be different from the Mexican or the American or any society, but at the end it's the same. It's a society where no matter how you want to disguise it, this society only cares about the money. And it cares just too little or nothing about the rights of individuals within the very society, no? It's sad that most of the people don't like to risk, and they turn to social media and think that the likes and the follows will change the world. You can see it, just go to Facebook or Instagram or whatever. Some of them are even convinced that a like has the power to change in the world. It's really sad in my point of view. And at the end, they get angry about how bad the world is right now. They get angry about the war. They get angry with the climate change, the human rights, or whatever you want. But at the same time, they wait for their gorilla's order, and they don't realize that by doing this, they are just perpetuating a problem, a very deep problem, actually. And it's the rights and the working conditions of those who work for Gorillas and all the companies that exploit the workers, not only Gorillas, because it's, you can see it in every other company that delivers food, delivers groceries, whatever, no? Even computers, there's a company that delivers computers or iPads or whatever. These people say Gorillas is there, why shouldn't we use it? But people should ask themselves, should I use this one? Is this a benefit for my society, for me? It's kind of ironic, actually, that the people that are truly risking something are immigrants. We are three people, and we are immigrants from Turkey, from India, and from Mexico. Immigrants that are facing the real face of Germany, because a lot of Germans are in hiding, or I don't know, in another world. But we as immigrants see what's happening in this country. We are immigrants that have had enough of Europe's harsh abuses. And in the end, the success of Gorillas was carried literally in our backs. The immigrants who work and work over there, we're still working there, and we are making this company bigger and bigger. Not the Sionis boys, not the investors, we are creating this company. No matter how prettily the Sionis boys want to turn this reality, Gorillas wouldn't exist without exploitation of workers who don't know their rights. workers who are too afraid to ask for the bare minimum because they don't want to lose their job as gorillas at the end. They are counting with this job. A job with a monthly income that is a joke compared with, what people earn in Germany. A job that makes it difficult to even put a meal on the table. Just think about this. How about the situation should be for a person to be afraid of losing a job that is so bad that Germans don't want to do it? Just think about it. But the problem is not only gorillas. We as a society are facing a big problem. We are living times in which people are hyper-connected and yet a large number of people feel alone. We have access to all the knowledge in the world, but we decide to spend our time watching people dancing for 6 seconds. We need, like I said before, five minutes to think every day about what we are doing with our lives and what we are doing with our society. We consider that we have evolved as a society into a more equal, a more respectful one. And then when people want to change anything, we are the evil. We are the ones that want to run us to the cliff edge. You don't believe me? You see how we are fighting, the three of us. How we are fighting a law that has been around for a long time, a law that comes from Germany's darkest time, but it's still there. I mean, we are facing a law that has a really bad past. People told me to join a union so I can strike. A lot of people has approached us. Yes, it is a good idea if you live in Germany. It is a good idea if you join a union. But if you are going to stay in Germany, it's a good idea, but it's only a good idea if you want to stay in Germany, if you know your rights, and if you are well adapted to the country. However, we face a tiny problem in Germany. That is, this country allows workers to come and work for Gorillas for 6 months, Gorillas or any other company. And they should find another job for another 6 months. And then they should leave Germany because that's the law, because they are allowed only because they are working with this working holiday thing, no? So we want to change that. Finally, I would like to say a quote from Marcus Aurelius, one of my heroes, that said, "The object of life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself on the ranks of the insane." Think about that. Einen letzten Beitrag gab es noch vor der Gerichtsverhandlung, bevor die ganzen Teilnehmerinnen der Kundgebung auch in den Gerichtssaal gingen. Circa 70 bis 80 hatten sich dort eingefunden, um die drei Arbeiterinnen in ihrem Verfahren zu unterstützen. Aber einen letzten Beitrag, den wir euch noch spielen wollen, der auch sehr interessant ist, weil er viel aussagt über die Nichtorganisierung der Arbeitenden hier in diesem Land, ist von der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich möchte mich erstmal bei Ferhat hier im Namen der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht ganz herzlich bedanken, dass er diese tolle Aktion hier organisiert und mitmobilisiert hat. Ich möchte hier ganz kurz hinsichtlich des Arbeitsrechts Logik von vielen konservativen und rückwärtsgewandten Arbeitsgerichte und Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichter sagen. Wonach Streiken nur legal und rechtskonform sei, wenn der Streik von Gewerkschaften ausgerufen werden würde. Was bedeutet das in der gesellschaftlichen Realität in der Bundesrepublik Deutschland? Das bedeutet, dass in der Bundesrepublik Deutschland nur 17% aller Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert sind. Das heißt, nur 17% der Beschäftigten faktisch ein Recht auf Streik haben und die große Mehrheit der Beschäftigten, 83% aller Beschäftigten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, faktisch kein aktives Streikrecht haben. Das bedeutet in der gesellschaftlichen Realität. Das ist inakzeptabel. Das wird hier auch nicht aufrechterhalten. Das muss man auch hier in der Bundesrepublik Deutschland dieses Hindernis überwinden. Und nur mutige Kolleginnen und Kollegen und fähige, mutige Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen mit ihren Rechtsklagen werden auch dieses Hindernis überwinden. Deswegen begrüßen wir auch diese Klage und diese Verhandlung von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen von Gorillas. Und wir gehen jetzt mit großer Eifer nach oben, um unser Unverständnis gegenüber dem Rechtsverständnis und rückwärtsgewandte Logik mancher Richter zum Ausdruck zu bringen in den Raum 334. Wir gehen jetzt zusammen nach oben. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein geschenktes Streikrecht und ein geschenktes Streikrecht und ein geschenktes Streikrecht. Na klar. Radioaktiv Berlin, wir berichten von einer Kundgebung für uneingeschränktes Streikrecht, die fand am 6. April vor dem Arbeitsgericht Berlin statt. Und als nächstes hören wir einen Rechtsanwalt und eine der gekündigten Kolleginnen, die eine Erklärung vortragen, die sie eigentlich vor Gericht vortragen wollten, es aber nicht konnten. Ihr hört jetzt selber, warum das so war, und die Erklärung folgt dann jetzt sozusagen hier. Also, es dürfte bekannt sein, drei ehemalige Beschäftigte des Lieferdienstes Gorillas klagen gegen ihre Kündigung, die allein damit begründet wurde, dass sie an einem verbandsfreien Streik teilgenommen haben. Das Arbeitsgericht wird heute zumindest in zwei Fällen die Kündigung als rechtmäßig bestätigen. In einem Falle ist es ungewiss. Im Kern geht der Streit um die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta, die sowohl verbandsfreie als auch politische Streiks erlaubt. Allein ein Blick auf unseren Nachbarn Frankreich zeigt, dass Deutschland ein sehr restriktives und rückständiges Streikrecht hat. Und das, obwohl Deutschland in Europa dominierende Wirtschaftsmacht ist und nicht müde wird, die Bedeutung eines vereinten Europas hervorzuheben. Wenn Deutschland aber nicht bereit ist, sein Streikrecht völkerrechtlichen Anforderungen anzupassen, provoziert es die Frage, welches Europa strebt Deutschland eigentlich an? Denn das Streikrecht ist nicht ein Recht unter vielen anderen Rechten, sondern ein Grundrecht, ohne das fundamentale soziale und demokratische Standards weder durchgesetzt noch verteidigt werden können. Wir werden gegen die Urteile des Arbeitsgerichtes, soweit wir nicht gewonnen haben, Berufung einlegen. Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein besseres Streikrecht durchzusetzen. Wir wollen damit auch zu einer öffentlichen Diskussion über die Bedeutung des Streikrechts für unsere Gesellschaft beitragen. Ohne Streikrecht keine Demokratie. Hi everyone, thanks for coming and witnessing this beautiful day. Jetzt wird Doigo ihre Erklärung vortragen. Der Richter hat sie ja gehindert, sie vorzutragen. Das wird jetzt Doigo nachholen. Yeah, we've seen quite a show in there. And meine Erklärung was supposed to start as sehr geehrte Richterin und Richter. But I think I will just omit the Goethe part of it, because that wasn't what we saw. So I also did a little addition when he said he doesn't want anything political. So the addition will be coming in 2 minutes. Ich möchte Sie bitten, mir als Zivilpersonen mit offenen Herzen und als Richterinnen mit aufmerksamen Ohren zuzuhören. Es wird lange dauern, deshalb bitte ich Sie um Ihre Geduld. Da kommt die kleine Edition. Das ist meine Geschichte und meine Geschichte ist politisch. Dies ist keine Entscheidung, sondern die nackte Wahrheit meines Lebens. Mein Name ist Duygu Kaya. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Istanbul. In der Türkei habe ich 2 Studien abgeschlossen, zum ersten Lehramt für Englisch und zum zweiten Filmwissenschaft. Im Moment schreibe ich neben meinen Brotjobs meine Masterarbeit. 2018 bin ich aus persönlichen Gründen nach Deutschland gekommen. Ich habe sofort begonnen, den Deutschunterricht zu besuchen, denn ich wollte so schnell wie möglich meine Diplome anerkennen lassen, um wieder als Lehrerin arbeiten zu können. Aber bald schon musste ich so viel arbeiten, um meinen grundlegenden Lebensunterhalt zu bestreiten, dass ich schlicht keine Zeit mehr hatte für meine Deutschkurse. Sozialleistungen könnte ich nicht beantragen, weil ich damit mein Aufenthaltsverfahren in Gefahr gebracht hätte. Zu dem Zeitpunkt begann ich langsam zu begreifen, wie das System aufgebaut ist, uns die neuen Migrantinnen offenbar zu den neuen Gastarbeiterinnen für Deutschland machen soll. Ich brauchte Deutschkenntnisse auf C2-Niveau, um Lehrerin zu werden, also Muttersprachlerniveau zu erreichen, während ich entweder in Türkisch, Spanisch wie Fernando, Indisch wie Ronnie oder englischsprachigen Jobs arbeiten muss, wie alle anderen. Übrigens ist das Erlernen der deutschen Sprache nur eines der Haupthindernisse bei der Arbeitssuche. Keinen deutschen Namen zu haben oder einen Namen, den der Personalverantwortliche nicht aussprechen kann, ist meiner Meinung nach mindestens so groß. Und was passiert in der Zwischenzeit, bis wir unsere Ziele erreichen? Es ist eine lange Geschichte voller Ausbeutung. Wir stecken in einem Teufelkreis fest wie Beutetiere. Dieser Teufelkreis bedient Firmen wie Gorillas, Getir, Lieferando und all die anderen Unternehmen, die stark von Arbeitsmigrantinnen abhängig sind. Wir brauchen Jahre, um Deutsch zu lernen und einen sinnvollen Job zu finden, der unsere sozialen, kulturellen und finanziellen Bedürfnisse befriedigt. Die gängige Vorstellung am Arbeitsmarkt ist die folgende. Ihr seid Migranten und solltet sogar dankbar sein, hier in Deutschland überhaupt einen Job zu finden. Und ihr solltet damit einverstanden sein, wenn ihr von diesen Unternehmen ausgebeutet werdet, bis ihr dort ankommt, wo ihr hinwollt, wenn ihr das überhaupt schafft. Es wird für richtig gehalten, dass wir bei der Arbeit in diesen Betrieben unserer Würde beraubt werden. Nicht, weil die Arbeitsplätze nicht unseren Erwartungen entsprechen, sondern weil wir fast wie Objekte betrachtet werden, denen man einen eigenen Willen abspricht. Wir sind die soziale Klasse der Gesellschaft, der Wille abgesprochen wird. Unser Wille wird gefesselt und in den Briefkästen eingeschlossen, die wir jeden Tag sehen, wenn wir nach Hause kommen. Wussten Sie, ich meine die Richterteam, wussten Sie, dass der Briefkasten so lebende Metapher für Angst, Furcht, Kontrolle im Leben der Migrantinnen geworden ist? Der Briefkasten, der Staatsapparat, der uns mit jedem Brief, den wir enthalten, in jeder Sekunde einschüchtert. Wir sind keine Bürgerinnen dieses Landes. Wir sind die Verletzlichsten und doch diejenigen, die am wenigsten geschützt sind. Und genau das ist der Grund, warum Unternehmen wie Gorillas machen, was sie wollen und mit fast allem durchkommen. Sie unterschlagen die Löhne der Arbeiterinnen, sie bieten uns keine Sicherheit, sie geben uns keine Schichten, die es uns ermöglichen würden, unsere Kurse an der Universität oder in der Sprachschule zu besuchen. Sie entlassen uns am Ende unserer Probezeit und lassen uns nicht einmal die geringste Chance, Arbeitslosengeld 1 zu beantragen. Was wird von uns erwartet? Schweigen? Gehorsam? Einen anderen prekären Job zu finden, wo wir wieder genauso behandelt werden, nur bis wir da sind, wo wir sein wollen? Wann soll das sein? Bei mir sind es schon fast 4 Jahre, 10 Jahre für jemand anderen. Sehr geehrter Herr Richter Kühn, Sie scheinen gewerkschaftliche Arbeit zu befürworten. Das tue ich auch. Mein Vater war sein Leben lang Gewerkschafter und ist es immer noch. Die Gewerkschaften gehören auch zu uns. Allerdings sind diese derzeit für unsere Lebensbedingungen so institutionalisiert. Es gibt kaum einen tatsächlichen Kontakt zwischen den Beschäftigten und Ihnen. Ich bin Mitglied in 2 verschiedenen Gewerkschaften und von mir als prekär Beschäftigter wird erwartet, dass ich den Arbeitsplatz selbst organisiere und Mitgliedsbeiträge in die Kasse der Gewerkschaft bringe. Das ist es, was Verdi von uns verlangt, die nötigen 50% der Arbeitnehmerinnen zu Verdi zu bringen. Wie sollen wir uns in solchen Betrieben gewerkschaftlich organisieren, wenn wir keinen Schutz haben? In der ersten Anhörung haben Sie, ich meine sehr geehrte Richter Kühn, auch gefragt, warum wir den Streik nicht mit den Gewerkschaften organisiert haben. Glauben Sie mir, ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt. Wo waren die Gewerkschaften eigentlich? Ich sage es Ihnen. Sie sitzen hinter ihren Schreibtischen und stecken den Kopf in den Sand wie Vogelsträuße. Sie finden Ausreden, warum sie unsere Arbeitsplätze nicht organisieren können. Einige reden von Sprachbarrieren. Sprachbarrieren? Die Arbeiterinnen bei Gorillas kommen aus vielen verschiedenen Ländern und sprechen viele verschiedene Sprachen und wir haben es trotzdem geschafft, uns zu organisieren. Obwohl uns kein Gewerkschaftsbudget und keine hauptamtlichen Gewerkschafterinnen zur Verfügung standen. Nein, das kann also nicht der Grund sein. Der eigentliche Grund ist der, dass wir am Ende unserer Probezeit entlassen werden. Das bedeutet, dass es sich für die Gewerkschaften nicht lohnt, in uns zu investieren. Warum sollten sie sich die Mühe machen, zu uns zu kommen und eine Menge Arbeit zu investieren, wenn sie wissen, dass keiner dieser Arbeiterinnen 6 Monate später noch da sein wird? Eine Gewerkschaft braucht im Durchschnitt bis zu 2 Jahre, um einen Arbeitsplatz zu organisieren. Ich habe aber noch nie einen Fahrer oder eine Fahrerin bei Gorillas oder bei den anderen Lieferdiensten getroffen. That was a little bit of an exaggeration, don't believe that. Die länger als 1 Jahr, geschweige denn 2 Jahre in demselben Unternehmen gearbeitet hat. Es ist die planmäßig herbeigeführte Prekarität dieser Arbeitsplätze, die Gewerkschaften von uns fernhält, von denen, für die sie sich eigentlich am allermeisten zuständig fühlen müssten. In ihren Augen sind wir aber offenbar die Arbeiterklasse mit Lepra. Bitte versetzen Sie sich in unsere Lage. Was hätten wir anders tun sollen, als zu streiken? Unsere Löhne wurden gestohlen, wir waren ständig unterbesetzt, wir wurden zur irrsinnigen und illegalen Schichten eingeteilt, die gegen die Arbeitszeitregelungen verstoßen. Und nichts davon alarmierte Behörden. Was für eine beschämende Realität das ist. Das klingt wie eine Arbeitergeschichte aus den Jahren der industriellen Revolution, oder? Nein. Das ist erst letztes Jahr bei Gorillas in Berlin passiert, auch letzte Woche bei einem anderen Lieferdienstgetier. Wahrscheinlich wird dieses Gerichtsverfahren nicht das letzte sein, das sich mit diesem Thema befasst, denn unsere Ausbeutung hat System. Es gehörte nicht zu meinen Plänen für mein Leben in Deutschland, heute hier vor euch zu stehen eigentlich. Aber die Realität einer Migranten ist immer politisch. Beispielsweise konnten wir ihr nicht entkommen, weil wir entlassen wurden, sobald wir einfach nur für unsere grundlegenden Rechte eingetreten haben. Während diese Unternehmen einzig und allein auf Grundlage der Ausbeutung von migrantischen Arbeiterinnen weiter expandieren. Weil sie ganz genau wissen, dass niemand hinschaut. Und sie haben recht. Keiner schaut hin. Diese Unternehmen machen, legitimiert durch die aktuell geltende Rechtsprechung, jede Errungenschaft zunichte, die sich die Arbeitnehmerinnen in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland hart erarbeitet und mit ihrem Schweiß und ihrem Körper erkämpft haben. Diese Zerstörung der Arbeitnehmerrechte wird nicht nur bei den Arbeitsmigrantinnen aufhören. Unsere Ausbeutung ist ein Prototyp, der dazu benutzt werden wird, alle Arbeitnehmerinnen in Deutschland zu erniedrigen und herabzusetzen. Dies ist die Verarmung des Lebens, was in Berlin bereits versucht wurde zu normalisieren, indem man Armut als sexy bezeichnete. Dies ist die Prekarisierung des Lebens, ohne Ausnahmen zu machen und ganz und gar nicht sexy. Das liegt vor allem daran, dass die aktuell mangelhafte gesetzliche Lage und andere staatliche Institutionen sich scheinbar eher darauf konzentrieren, die prekären Arbeiterinnen zu sanktionieren und drangsalieren, anstatt ihnen die Rechte zuzusprechen, die ihnen verfassungsmäßig zustünden. Ich hatte Sie, Herr Richter Kühn, bei der ersten Anhörung gefragt, wer hinter dieser Rechtsprechung von vor 70 Jahren steckt. Sie meinten, es stecke ein Senat dahinter, nicht eine einzelne Person. Aber was ich über den aktuellen Stand des Streikrechts in Deutschland gelesen habe, weist tatsächlich auf eine Person hinter dieser Rechtsprechung hin, die für das Nazi-Regime aktiv gearbeitet hat, nämlich Hans-Karl Nipperdey. Er gab im Rechtsstreit um den sogenannten Zeitungsstreik von 1952 ein Gutachten ab, mit dem die Weichen für das bis heute geltende Streikrecht gestellt wurden. In diesem Gutachten wurde der Streik rechtlich beschrieben als Eingriff in den Gewerbebetrieb. Das war eine unerlaubte Handlung. Erlaubt war der Streik nur, wenn er sozial adäquat war. Politische Streiks und verbandsfreie Streiks sind nicht sozial adäquat und damit nicht erlaubt. Nipperdey war dann auch derjenige, auf den sich das Bundesarbeitsgericht später berief, als es das erste Mal über einen Streik ohne Aufruf der Gewerkschaften zu entscheiden hatte. Sein Name ist nicht zuletzt auf dem Umschlag dieses Buches zu sehen. Wo ist Benedikt? Wo ist das Buch? Wir haben ein wirklich gutes Buch zu zeigen. Ja, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Ja, das ist der Titel. Es ist sogar auf Wikipedia einsehbar. Es wurde am 20. Januar 1934 von der NS-Führung erlassen. Es regelte den äußeren Aufbau der Betriebe und führte in der Wirtschaft das Führerprinzip ein. Es wurde durch das Kontrollratsgesetz Nummer 40 vom 30. November 1946 und Gesetz Nummer 56 vom 30. Juni 1947 aufgehoben. Sein Buch ist aufgehoben, aber nicht sein Gutachten. Ich frage mich, Wie kann sich ein Richter innerhalb weniger Jahre entnazifizieren und weiter das Arbeitsrecht bestimmen? In den 40er Jahren war er ein Nazi, in den 50er Jahren aber offensichtlich nicht. Das Streikrecht auf der Grundlage des Gutachtens von Nipperdey wird bis heute unverändert ausgeübt, obwohl im Gesetz selbst nicht festgelegt ist, ob man nur für den Tarifvertrag und im Rahmen einer Gewerkschaft streiken darf. Das kann man in der Tat ein Richterrecht nennen. Ein Richterrecht, das unserer Ansicht nach gegen das Grundgesetz, die Europäische Sozialcharta und grundlegende Menschenrechte verstößt. Aber wie Sie sicher am besten wissen, Gesetze sind größer als Richter. Das Gesetz steht selbst über Richterinnen. Wie kann man dann guten Gewissens an diesem Streikrecht festhalten wollen? Deutschland braucht Arbeitsmigrantinnen nicht nur, weil wir billige Arbeitskräfte sind, weil wir leichter zu manipulieren, zu verängstigen, zu unterwerfen, zu kontrollieren sind. Deutschland braucht uns auch, weil wir das Gewissen dieses Landes sind. Gerade weil wir so verletzlich sind, stolpern wir über die Unzulänglichkeiten des Staates oder über den Staub, der unter den Teppich gekehrt wird, über den Rassismus, den niemand hinterfragen will, im Leben, bei der Arbeit und im Justizsystem. Manchmal finden wir jedoch auch vergessene Schätze. Es gibt ein Zitat aus einem Grundsatzurteil aus dem Jahre 1980 beim Bundesarbeitsgericht, das ich sehr mag. Ohne Streiks wären Tarifverhandlungen nicht mehr als kollektives Betten. Das macht sehr deutlich, wie wichtig Streiks sind. In unserem Fall als prekär Beschäftigte, die nicht von den Gewerkschaften geschützt werden können, geht es nicht einmal um die Tarifverträge, sondern um das nackte Überleben. Ohne unser Recht auf verbandsfreien Streik ist unsere Arbeit nicht mehr als moderne, durch Richterrecht legalisierte Sklaverei. Der erste Artikel im Grundgesetz lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es geht so weiter. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das wurde in die deutsche Verfassung geschrieben, damit die Schrecken des Nationalsozialismus keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft finden, weil die Menschenwürde so verletzt wurde, dass sie durch die Verfassung geschützt werden musste. Ich stehe heute vor Ihnen wegen eines Menschen, dessen Bild noch immer an den Wänden des Bundesarbeitsgerichts hängt, der zu diesen Gräueln beigetragen hat, und er hat das aus dem Weg des Gesetzes getan. Nipperdey konnte weiterarbeiten, anstatt in Nürnberg vor Gericht gestellt zu werden, und er trug heute zur Verletzung unserer Würde bei, indem sein Erbe uns rechtlich zum Schweigen und Gehorsam zwingt. Es war die eine Motivation, die uns alle streikenden Beschäftigten zusammenbrachte, unsere Würde. Heute schämen sich die Menschen, wenn sie sagen, dass ihre Großeltern Nazis waren. Es scheint paradox, dass die Stimme des Gesetzes dann so leise ist, wenn es darum geht, sich diesem schrecklichen Erbe zu widersetzen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie viele andere Gutachten und Richterrechte von Nazi-Richtern immer noch angewendet werden. Wenn dieser Prozess weitergehen muss, werden wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Denn dieser Rechtsstreit um Streikrechte ist ein Rechtsstreit um Arbeitsrechte und im Endeffekt ein Rechtsstreit um Menschenrechte. Und ich erachte dieses Richterrecht als ein Verstoß dagegen. Heute werden Sie eine Entscheidung treffen, die in jedem Fall historisch ist. Wenn Sie entscheiden, dass die Kündigungen rechtmäßig waren, weil wir illegalerweise gestreikt haben, dann spielen Sie in die Hände jener, die auf Nipperdey vererbter Lücke im Streikrecht unsere diskriminierten und diskriminierenden Arbeitsverhältnisse ausnutzen. Diese Verhältnisse und diese Akteure arbeiten gegen unsere Würde, unsere Hoffnungen auf ein besseres Leben und gegen eine gerechte Arbeitswelt. Sie werden diese Unternehmen noch mehr ermutigen und mit lauten juristischen Wörtern sagen: Ihr, die prekär Beschäftigten, verdient, was man euch antut. So ein Entschluss wäre nicht nur die Vollstreckung des Richterrechts, sondern auch die Billigung der Präsenz des Erbes des Nationalsozialismus im Gesetz. Die Billigung der Tatsache, dass sich Deutschland seiner Vergangenheit auch dann nicht stellt, wenn ihm die Gelegenheit dazu geboten wird. Wir fordern Sie nicht auf, neue Gesetze zu schaffen. Wir fordern Sie auf, das geltende Recht anzuwenden, das im Schatten eines schändlichen Präsidentenfalls ungehört bleibt. Anschließend möchte ich eine filmbezogene Anmerkung machen. Haben Sie jemals einen guten Film gesehen, in dem die Menschen, die für ihre Rechte gegen jede Form der Ausbeutung oder gegen ein rechtseinschreckendes Gesetz kämpfen, die Antagonisten, die Bösewichte waren? Ich bin mir sicher, dass die Antwort darauf Nein lautet. Denn so funktioniert die Kunst und die Geschichte. Sie machen aus den Unzulänglichkeiten der Gegenwart ein Gebot. Es gibt nur eine unterstützenswerte Seite in dieser Geschichte und das ist unsere Seite. Dorthin wird die Gerechtigkeit schließlich gehören und hoffentlich auch Sie mit Ihrem Urteil heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, yeah, that was supposed to be the talk. Inzwischen ist das Urteil bekannt. Es wurde erst einige Tage später bekannt gegeben. Der Richter ist der Rechtsauffassung des Gutachtens gefolgt, was in seinem juristischen Geist noch aus der NS-Zeit stammt, und hat die Kündigung als rechtmäßig erklärt. Somit dürfte klar sein, dieser Kampf geht weiter, wahrscheinlich bis vor den Europäischen Gerichtshof. Und er ist ein sehr, sehr wichtiger Kampf, gerade für Menschen, die aus rassistischen Spaltungsgründen sich in diesem Land nicht gewerkschaftlich organisieren können. Es ist auch eine Schande, dass Gewerkschaften das hinnehmen. Das haben ja verschiedene Gewerkschaftsredner hier auch deutlich gemacht. Trotzdem ist die Realität so, dass gerade die großen Gewerkschaften das einfach hinnehmen. Und das muss sich ändern und natürlich muss sich auch das Streikrecht ändern und wir werden bestimmt öfter noch darüber berichten. Ich bin mir sicher, dass für diesen Kampf auch Gelder benötigt werden, denn so eine Klage bis vor den EuGH ist nicht gerade günstig, gerade für 3 entlassene ArbeiterInnen, denen keine Gewerkschaft zur Seite steht. Also wenn es da irgendwas gibt, werden wir das hier in der Sendung berichten, wo ihr euch beteiligen könnt. Wir hören jetzt noch einen weiteren Beitrag der AG der Taxifahrerin bei Verdi, die auch dort gesprochen haben. Okay, vielen Dank, dass ich noch unsere kurze Grußadresse hier verlesen kann, die wir gemacht haben für die Kolleginnen und Kollegen der Gorillas Riders, die heute hier vor Gericht standen. Wir, die AG Taxi Berlin, stehen an eurer Seite und drücken euch die Daumen bei der gerichtlichen Auseinandersetzung, auch wenn die jetzt noch durch viele weitere Instanzen gehen muss. Auch wir kennen aus unserem Job überlange Schichtzeiten. Auch im Taxigewerbe werden uns zustehende Löhne häufig nicht gezahlt, gesetzliche Vorgaben wie der Mindestlohn unterlaufen. Wenn wir schlechte Aufträge ablehnen, und auch das sind bei uns mitunter Essensfahrten mit Haustierservice, wir haben dafür eine andere Firma zeitweise aushelfen müssen, dann drohen uns Zeitsperren durch die Funkzentralen, die Aufträge vermitteln. Und Stress vom Chef. Auch wir haben keine Pausenräume, sondern müssen uns an Halteplätzen verabreden oder in der Freizeit treffen. Genauso wie bei den EssenslieferantInnen sind im Taxigewerbe hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Ja, verschiedene Sprachen spielen da manchmal schon eine Rolle, eine gemeinsame zu finden, und mangelnde Rechtskenntnisse machen es schwierig einzufordern, was einem zusteht. Und dazu kommen gerade im Taxigewerbe auch noch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse zu den Ausbeutern. Das Taxigewerbe in Berlin besteht aus Klein- und Mittelbetrieben. Wir als AG Taxi sind in der Gewerkschaft Verdi organisiert, aber auch wir wissen nur zu gut, dass bei einem niedrigen Organisierungsgrad es schwierig ist, den Apparat in Bewegung zu setzen. Ja, und wenn die Gewerkschaft nichts tut, dann ist es wiederum schwer, Kolleginnen und Kollegen vom Sinn eines Eintritts in sie zu überzeugen. Na, das ist dann mehr oder weniger ein Teufelskreis. Da müssen wir aber raus. Die Gorillas Workers Collective sind einen eigenständigen Weg gegangen, haben selbst organisiert gestreikt und wollen einen Betriebsrat durchsetzen. Leider rennt uns jetzt die Zeit davon. Ich muss über diesen Beitrag rüberquatschen. Eine weitere Grußadresse der 8. März AG der Freien Arbeiterinnenunion FAU Berlin kann ich leider gar nicht mehr spielen. Wer diesen Beitrag nochmal hören oder weiter verlinken an Freunde und Bekannte schicken will, kann sich auf unseren Blog umschauen, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Da spricht er jetzt. Ich bin raus. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.